Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 5. Buch Mose, 4. Kapitel, Vers 29. Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen. Und wenn ihr ihn aufrichtig und ernsthaft sucht, werdet ihr ihn finden. Gott segne dieses Wort. Gott suchen und finden. Ja, was bedeutet es, Gott zu suchen und Gott zu finden? Vers hier, in dieser Passage hier aus dem, diesem Vers aus dem 5. Buch Mose, lernen wir, ist der Zusammenhang, dass es hier darum geht, dass Gott den Israeliten, also dem auserwählten Volk sozusagen, dass er sie warnt vor Götzen. Ne? Götzen ist ein anderes Wort für Idole. Und im vorhergehenden Vers, im Vers 28, lesen wir auch hier: Dort werdet ihr Götzen aus Holz und Stein anbeten, die von Menschen gemacht werden, wurden. Götter, die weder sehen noch hören, weder essen noch riechen können. Und das ist also diese Warnung hier vor dem Götzendienst. Und Gott möchte, oder es ist Gottes Wille, dass die Menschen hier, also Gott suchen und aufrichtig und ernsthaft suchen und zu ihm kommen. Denn es steht hier nun bevor, dass die Israeliten, also das ins gelobte Land kommen, geleitet werden. Und da, das ist ein Land voller Götzen, ja, wo Götter sind und Götter sind letztendlich, es ist in der spirituellen Welt, es gibt nur einen Gott und das ist unser Herrgott. Ja, alles andere ist falsch. Das sind falsche Götter oder Gottheiten oder was auch immer. Und wer dahinter steckt, ist der Teufel, der Satan. Der Teufel, Satan, hinter der dämonischen Welt, er steht hinter all dem. Und hier ist also die Warnung da, dass die Menschen sich mit Herz und Seele auf Gott ausrichten und nichts anderes. Und das ist auch unsere Einladung heute. Und wenn man so sich umsieht, oder habt ihr auch vielleicht selber gesehen, manchmal machen Menschen sich Bilder oder Trugbilder von Gott. Ob das nun geschnitzte Sachen sind oder irgendwelche Objekte sind oder eben Bilder von irgendetwas, Abbildungen. Das ist eben eine Art Götzendienst und das ist vollkommen außerhalb Gottes Willen und das dient niemandem. Ja? Seid nur euch dessen bewusst und Gott suchen und finden ist eben entscheidend, die Einladung für uns auch. Ist wir, die wir zu Christus kommen als reuige Sünder, haben wir ihn schon gefunden dann nämlich, wenn wir ihn anerkennen als unseren Herrgott und er leitet uns dann in eine persönliche Beziehung zu ihm. Und die biblische Wahrheit ist natürlich, möchte ich nochmal sagen, ist, dass unser Herrgott schon weiß, dass wir zu ihm kommen und wer wir sind, also als Gottes Kinder. Und das ist absolut erstaunlich. Da geht mal ein bisschen weiter, lest das mal. Lest mal, wie gesagt, im Johannesevangelium. Nochmal 3. Kapitel, Vers 16 bis 21, die Wahrheit, die ihr dort findet. Johannes Evangelium, 3. Kapitel, Vers 16 bis 21. Lest mal nach, was es da heißt, in persönlicher Beziehung zu Christus zu stehen und was das bedeutet. Also, Gott suchen und finden, er möchte eine Beziehung mit uns haben, noch mehr als wir. Und das mit allen Menschen. Ja, seit der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, unser Jesus Christus, diese nun in unsere Herzen gesandt hat, macht das nur Sinn, uns zu Christus zu bekennen und als reuige Sünder zu ihm zu kommen. Und er leitet und hilft uns dann in unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Also Gott suchen und finden, auch hier, wie das dargestellt ist im 5. Buch Mose, eine Warnung, ja, vor Götzen, vor Idolen, also was auch immer das nun sein mag. Unser Jesus Christus spricht euch das in die Herzen und hilft euch, das zu über hilft uns allen, das zu überwinden. Das ist unser Gebet für heute. Dann, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns einlädst, Gott zu suchen und zu finden. Du hast uns schon gefunden. Wir, die weiß Reuge, sind wir zu dir kommen. Und hier die Warnung eben vor Götzen oder Idolen, Trugbildern, Abbildungen, die, die nun keiner sind. Ja, das sind einfach Objekte, leblose Objekte. Und du bist unser lebendiger Gott, unser Herrgott. Und sprich uns das in alle, in unsere Herzen und erinnere uns, dass wir in und durch die Bibel in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und ja, auch, dass du uns einlädst, auch im Alten Testament und im Neuen Testament, ja, auch mal zu gucken, wie andere Menschen zu dir kommen als Reuegesünder und wie du dann in und durch diese Menschen wirkst. Und das tust du auch heute. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.